Sein langes blau-schwarzes Haar war am Hinterkopf mit Lederschnüren zusammengebunden. Auf die olivgrüne Haut seiner Stirn und Wangen waren mit weißer Farbe einige einfache Ornamente gemalt. Seine dunklen Augen funkelten den Eindringling zornig an, sonst aber war seinen Zügen keine Gemütsbewegung anzumerken. »Was willst du von mir, Fremdling? Warum bist du in mein Zelt gekommen? Und warum hast du mir meine Jagd genommen? Wenn ich heute den großen Büffel getötet hätte und mein Pfeil lag schon auf der Sehne, als man mich rief, dann wäre ich morgen ein Jäger gewesen. Nun muss ich ein ganzes Jahr warten. Warum?« Der alte Zentaur starrte ihn fassungslos an. »Soll das etwa heißen, dass du dieser Atreo bist? Gibt es da nicht vielleicht noch einen anderen, einen erwachsenen Mann dieses Namens?« »Nein, Atreo bin ich und kein anderer.« Der alte Chiron keuchte. »Ein Kind, ein kleiner Junge, wahrhaftig, die Entscheidungen der kindlichen Kaiserin sind schwer zu begreifen.« Atreo schwieg und wartete unbewegt ab. »Verzeih mir, Atreo«, sagte Chiron, der seine Erregung nur mit Mühe beherrschen konnte. »Ich hatte nicht die Absicht, dich zu kränken, aber es kam einfach zu überraschend für mich. Ehrlich gesagt, ich bin außer mir. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Ich frage mich ernstlich, ob die kindliche Kaiserin wirklich wusste, was sie tat, als sie ein Kind wie dich erwählte. Das ist Wahnsinn. Und wenn sie es mit voller Absicht tat, dann...« Er schüttelte heftig den Kopf und stieß hervor. »Nein, nein. Wenn ich gewusst hätte, zu wem sie mich schickt, dann hätte ich mich einfach geweigert, dir ihren Auftrag zu überbringen. Ich hätte mich geweigert.« »Welchen Auftrag?« fragte Atreo. »Es ist eine Ungeheuerlichkeit«, rief Chiron, den sein Unwille nun doch hinriss. »Ihren Auftrag zu erfüllen wäre selbst für den größten und erfahrensten Helden wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit, aber für dich...« »Sie schickt dich auf eine Suche ins Ungewisse nach etwas, das niemand kennt. Niemand kann dir helfen. Niemand kann dir raten. Niemand kann absehen, was dir begegnen wird. Und doch musst du dich sofort entscheiden, jetzt gleich auf der Stelle, ob du den Auftrag annimmst oder nicht. Es ist kein Augenblick mehr zu verlieren. Ich bin 10 Tage und Nächte fast ohne Pause galoppiert, um dich zu erreichen. Aber jetzt wünschte ich fast, ich wäre hier nie angekommen. Ich bin sehr alt. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Gib mir einen Schluck Wasser, bitte.«